Der Abend verlief wie ein Traum, erfüllt von himmlischem Gelächter. Bestimmt ist noch nie in der Welt eine Premiere so vergnügt verlaufen. Von Akt zu Akt wurden die Lacher und der Applaus stärker und enthusiastischer, sodass am Ende feststand, dass Stella ganz London im Sturm erobert hatte und wir beide über Nacht zur absoluten Spitze aufgestiegen waren. Anschließend gab es noch eine Premierenfeier. Als ich Stella dazu abholen wollte, erfolgte der Schock. Ah, sie hatte schon immer einen untrüglichen Sinn für dramatische Pointen. Ich erwischte sie gerade noch am Bühneneingang. Stella? Joey? Bist du nicht zur Party? Du wirst doch jetzt nicht nach Hause gehen. Allein. Heute Nacht. Ich gehe nicht allein. Ich gehe mit Frederick. Nach Hause. Er wartet in seinem Wagen auf mich. Frederick? Ja, Frederick Cornwallis West. Wir haben letzten Mittwoch geheiratet.